gestanden warst, stand die Welt dir offen. Vor dir waren so viele Möglichkeiten und du wusstest gar nicht, was du auswählen solltest. Dies und das und jenes, welches du wusstest gar nicht, was du auswählen solltest. Auswählen solltest. Und das ist aus dir geworden. Und das ist aus dir geworden. Und das ist aus dir geworden. Ein Häufchen Elend. Warum hast du es nicht angepackt? Warum hast du gar nicht es angefangen? Ein Haufen Arbeit liegt vor dir und bleibt einfach liegen. Denn du bist gar nicht bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Lass dich mal drauf ein. Lass dich mal drauf ein. Lass dich mal drauf ein. Lass dich mal drauf ein. Du da du, du da du, da du. Du da du, du da du, da du. Du da du, du da du, da du. Du da du. Als du heute Morgen aufgestanden warst, stand die Welt dir offen. Vor dir waren so viele Möglichkeiten und du wusstest gar nicht, was du auswählen solltest. Dies und das und jenes, welches du wusstest gar nicht, was du auswählen solltest. Auswählen solltest. Und das ist aus dir geworden. Das ist aus dir geworden. Und das ist aus dir geworden. Ein Häufchen Elend. Warum hast du es nicht angepackt? Warum hast du gar nicht es angefangen? Ein Haufen Arbeit liegt vor dir und bleibt einfach liegen. Denn du bist gar nicht bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Lass dich mal drauf ein. Lass dich mal drauf ein. Lass dich mal drauf ein. Lass dich mal drauf ein. Du da du, du da du, da du. Du da du, du da du, da du. Du da du, du da du, da du. Du da du, du du. Du da du. Da-doop, da-doop. Do-da-doop, doop, da-doop, da-doop. Do-da-doop, doop, da-doop, da-doop. Do-ba-da-ba-ba-da-ba-da-ba-doop-ba-ba-da-ba-ba-doop.